Schweiger. Ich bin mit Arne Zwicker zusammen, der Gründer des Morphonic Labs, was im Jahr 2000 zum ersten Mal hier im Festsaal aufgeführt worden ist. Wir haben zusammen damals in verschiedenen Klangformationen auch gespielt und als bildende Künstler uns quasi auch den Klängen genähert und haben eben in dem Zusammenhang nach einer Veranstaltung gesucht, die medienübergreifend, also mit Performance, Video, Klang, Installation und also eigentlich unbeschränkt, was die Genres betrifft, eine laborative Situation erschafft, das heißt experimentell, mit Offenheiten und nicht allein so eine konzertierte Bühnenpräsenz, die man allgemein hin kennt. Wir haben das Glück gehabt, im Jahr 2000 wurde der Festsaal hier im Palais im Großen Garten, also ich muss mal dazwischen schieben, das Palais im Großen Garten ist seit 14 Jahren unser Stammspielort und das Gepräge hier ist natürlich auch das Gepräge fürs Morphonic Lab. Das ist also sehr bedeutend für uns und wir möchten auch die nächsten Jahre hier drin bleiben. Wir konnten 2000 die Wiedereröffnung des Festsaals hier, der, wie man sieht, hier jetzt am Ohr natürlich nicht, aber der ist also innen nur teilsaniert, in einem schönen, morbiden Zustand, was für uns eine ideale Kulisse ist für so eine experimentelle zeitgenössische Kunstveranstaltung. Das Besondere ist ja, dass es also ein hochbarocker Bau ist, in einer wirklich sehr schönen Ausführung und es liegt ganz zentral quasi hier im quadratischen Schnitt im größten Stadtpark Dresdens, im Großen Garten. Und das ist also eine sehr erhabene Situation. Die Leute müssen zu Fuß einige Meter hierher zurücklegen, aber sie werden dann schon empfangen mit einer riesigen Illumination, denn das ganze Gebäude wird im Morphonic Lab immer von außen mit also Illuminationen, mit Projektionen eingepackt. Das Grundprinzip vom Morphonic Lab ist eigentlich, dass jedes Jahr ein anderes thematisches Labor stattfindet. Wir haben durchaus auch klassische Konzert- und Performance-Folgen, aber dieses Jahr haben wir wieder mal ein sogenanntes echtes Lab, wie auch unsere Stammkunden und Freunde sagen. Das wird also immer mal wieder eingefordert, wo also in einer Quattro-Anlage, in einer Vierkanalanlage, die im Saal aufgestellt ist, alle sich sozusagen auf der nicht vorhandenen Bühne befinden. Wir begeben uns heute in eine Klangzentrifuge, die quasi von den Klangakteuren ganz langsam angefahren wird und im Verlauf von 4 Stunden gesteigert wird. Im Verlauf selbst sind auch noch einige Überraschungen eingebaut und am Ende steht sogar die Aufforderung, dass alle Beteiligten, alle Gäste durchaus tanzen dürfen. Ja, also wie gesagt, Aaron Zwicker und ich, wir sind beide von Hause aus bildende Künstler, arbeiten aber auch schon immer mit Klängen. Ich selbst führe seit 25 Jahren die Experimentalband Sart, die vor allen Dingen im Industrial-Bereich und Ambient und verschiedenen Dingen tätig ist. Und wir machen auch viele Performances für Ausstellungen. Wir haben eigentlich damit angefangen, unsere eigenen Ausstellungen mit Performances zu belegen. Also Klang ist für uns schon immer auch ein durchaus bildnerisches Mittel. Das ist ja auch nicht neu. Und quasi auf der Basis ist natürlich dann die Begegnung mit sogenannten echten Musikern natürlich auch da. Und wir haben ja eben quasi das Ziel, im Genre übergreifend da hier zu wirken. Wir hatten schon also im Palais großartige Gäste, also durchaus aus der Musikerriege. Voriges Jahr war Hans-Joachim Rodelius hier, der hat bis 24 Uhr gespielt und Punkt 24 Uhr hat er seinen 80. Geburtstag hier gefeiert. Wir hatten FM Einheit und Hans-Joachim Irmler von Faust hier in einem Duo-Projekt vor 5 Jahren. Also da hat FM Einheit mit riesigen Federn gearbeitet und da haben wir also auch hier verschiedene installative Einrichtungen einbringen müssen. Es gab also schon auch freie Projekte, wo die einzelnen Autoren nicht im Vordergrund stehen, so ein Gruppenwerk wie heute, das hieß White Noise. Dann haben wir Soviet France hatten wir schon hier, also auch internationale Gäste. Wir haben gute Kontakte nach Polen, nach Wrocław, wo das Industrial Festival jedes Jahr stattfindet. Das ist das größte europäische Industrial Festival. Wir haben britische Gäste da gehabt, wir haben also auch unsere Nachbarn aus Leipzig, Inade und also hier ist schon ziemlich viel durchgelaufen, sage ich mal. Und weil eben jedes Jahr ein neues Thema ansteht, sind auch die Aussichten ganz gut. Wir werden nächstes Jahr zum Beispiel in einer Kooperation, das gehört auch mit zum Morphonic Lab, dass wir mit Dave hier in Dresden, dem Club Sound Festival, kooperieren, wie auch einige Jahre vorher schon mit Hellerau, mit dem Tonlagenfestival. Und nächstes Jahr wird es zwischen allen dreien eine Kooperation geben, wo wir das 20-jährige Jubiläum vom Label Raster Noton feiern werden. Und da ist ja auch wieder die Parallele da. Mein Freund Carsten Nicolai, der hier in Dresden gerade jetzt den Professor antritt, der hat ja dieses Label gegründet als bildender Künstler und ist genau in so einer Parallele auch als Klangakteur aktiv. Interessant ist ja auch, der Veranstalter vom Morphonic Lab ist von Beginn an der Künstlerbund Dresden. Und das war also auch in dem Anfang für uns natürlich eine gute Unterstützung, dass wir von dem Berufsverband der bildenden Künstler in Dresden unterstützt werden. Und der wiederum fühlt sich über die Jahre auch wohl, dass er eben quasi als Vertreter der bildenden Künstler durchaus die Handreichung an die anderen Genre, an die anderen Medien gibt mit dieser jährlichen Veranstaltung und unterstützt das entsprechend.